Verzweiflung. Buchstätte leidiger Unzufriedenheit. Kein in der Lauter Preiskultur. Ein Ergebnis dieser kranken Zeit. Voller Selbstsatz, Scham und Reue. Stehen sie im Krieg mit ihrem Land. Und im Dienste ihrer Rundstadtpläne schüren sie den Heimatbrand. Los bitte, Denker und Mächte. Teufelsbund mit dem Verrat. Sie sind es, dem Konform gefahren. Die verlorenen Ideen der Antifa. Worte stets verwehrt, den dunklen Mächten zugekehrt. Habt ihr euch hingegeben, der Lüge, die ihr lebt? Ihr seid verblendet und versklavt, folgt blind all dem, was ihr sagt. Mit Selbsthass habt ihr euch verdreht, die Lüge, die ihr lebt. Gefördert und ausgebildet, zu Musterdemokraten. Keine Freiheitsdenker, sondern Bundesbürger. Dient ihr jenen, die euer Volk und euch versklaven? Die gewissenlosen Mauermördern! Eigenes Blut hinter euren Händen, der eurem Bruder zu Boden schlagt. Doch vielleicht öffnet ihr die Augen, wenn genau eure Kind dem Antideutschen Hass erlangt. Wahrheitsworte stets verwehrt, den dunklen Mächten zugekehrt. Habt ihr euch hingegeben, der Lüge, die ihr lebt? Ihr seid verblendet und versklavt, folgt blind all dem, was ihr sagt. Mit Selbsthass habt ihr euch verdreht, die Lüge, die ihr lebt. Mit Selbsthass habt ihr euch verdreht, die Lüge, die ihr lebt.